Ich bin so hyped. Sorry, ich esse gerade Kuchen. Dein Ernst? Hallihallo und herzlich willkommen zum Talk der, ich glaube, wir sind bei der fünften Folge. Ich glaube, es ist die fünfte Folge. Ich sage es einfach mit ganz viel Confidence. Fünften Folge, dein Ernst, hier ist der Talk. Ich bin der Migi und bei mir ist die, wie wir festgestellt haben, liebreizende Yvonne. Immer noch liebreizend. Hallo. Wir haben uns gerade Texas Doc Snyder hält die Welt in Atem angeguckt und sind mit sehr, sehr vielen Eindrücken aus dem Film rausgegangen. Ja. Dadurch, dass du den Film noch nie gesehen hast, willst du mal kurz so deine ersten Eindrücke schildern? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, also ich mag Helge Schneider sehr, sehr gerne tatsächlich, aber ich bin mit den filmischen Werken nicht so vertraut. Alter, ich habe irgendwie ein Haar im Mund. Ah, weg. So, was ist das? Auf jeden Fall war das jetzt tatsächlich mein erster Helge Schneider-Film. Bewusst. Kann auch sein, dass ich irgendwo schon mal was davon gesehen habe, aber oder halt so Gags davon kenne, aber ich habe nie so einen ganzen Film gesehen. Und ich liebe halt einfach den Humor. Ich finde es so großartig. Und wie ich im Audiokommentar auch zwischendurch schon gesagt habe, ist halt einfach erstaunlich, dass ich mich in manchen Momenten sehr wiedererkannt habe in Helge Schneider. weil in meinem Kopf ganz viele solche Sachen einfach auch passieren. Vielleicht solltest du Comedian werden. Aber in meinem Kopf passiert ganz viel. Lass es einfach mal mehr raus und guck, was passiert, wie die Leute einfach reagieren. Alle laufen schreiend weg. Ein neues Level von Wahnsinn. Naja, aber jetzt, wenn man so einen Film auch mal komplett am Stück gesehen hat, also wie gesagt, ich habe die ganze Zeit irgendwie Alligator noch so nebenbei vor mir gesehen diese Null-Null-Schneider-Identität hat ja auch so ein bisschen angenommen. Mal. Ich meine, ich wollte gerade sagen, also der ist ja sowieso total irgendwie Helge Schneider-Fan und so, glaube ich auch, ja. Aber das ist so krass gewesen. Also ich fand den Film an sich wirklich so unterhaltsam. Aber es hat einfach irgendwie, wie lang war das? Anderthalb Stunden? Anderthalb Stunden ungefähr, ja. Ja, einfach purer Schwachsinn, ein riesiges Outtake. Ja, das stimmt. Aber mega. Gut, dass du sagen kannst, der hat dir gefallen, das wäre schade gewesen, wenn du sagst, nö, war eigentlich scheiße. Nee, mega, ich mag sowas. Das ist genau mein Humor. Sehr gut. Aber bevor wir jetzt relativ weiter auf den Film eingehen, die eigentliche Frage, wie geht's dir und was machst du die ganze Zeit so? Wir haben uns schon ewig lang nicht mehr gehört. Nee, seit unsere letzte Folge kam zum Valentinstag, glaube ich. Ne? Ja, finde ich immer noch so geil. Es ist Februar gewesen. Ja, das stimmt. Ey, aber man muss auch sagen, tatsächlich, ich glaube, wir hatten beide ziemlich viel zu tun immer, ja, ne? Ja, total. Und jetzt die letzten Wochen, gerade auch zu den Wochenenden hin, war einfach auch unfassbar gutes Wetter. So. Ja. Das ist, und da bin ich auch mal rausgegangen. Tatsächlich ist das auch mal passiert. Ich habe mir natürlich direkt wieder einen Sonnenbrand geholt. Das ist der beste Sonnenbrand der Welt. Migi kennt die Geschichte schon. Soll ich sie kurz erzählen? Ja, bitte. Ich glaube, das ist auch das Highlight dessen, was mir heute passiert, oder was in letzter Zeit so passiert ist. Es ist super traurig. Also, letztes Wochenende war das. Da war ich freitags erst bei uns schön an der Alster und so. War auch schon so gutes Wetter und, ne? Ich bin ja so sonnenempfindlich, mich schön eingecremt, alles super. Hab auch keinen Sonnenbrand bekommen. Dachte ich, Mensch, so ein Start im Sommer, der ist geglückt, so. Hast dich mal nicht den Arsch verbrannt. Und dann, Samstag sind wir dann, bin ich mit meinem besten Freund spontan an den Elbstrand gefahren. Und wir sind mit der Fähre nach Övelgönne gefahren und dann lagen wir da am Strand rum, mit der Fähre wieder zurückgefahren. Ich habe zwischendurch auch immer gefragt, ich sag, ist es schon passiert, ist schon alles rot, sieht schlimm aus und alle so, nein, sie ist alles super. Also Sonnencreme ist alles gut bei dir. So. Und in dem Moment, wo ich aus dieser Sonne rauskam und in der Bahn saß und irgendwie im Schatten war das so, als wenn halt einfach das so nachbrennt, weißt du? Das macht's aber auch tatsächlich. Also es brennt wirklich nach. Also in dem Moment war es dann soweit. Und als ich zu Hause war, sah ich halt einfach aus wie scheiße so. Arm rot, Stirn rot. Und dann kam halt der Knaller, so ich zieh meine Hose aus. Ich hatte so eine 7/8 Mom-Jeans an. Zieh meine Hose aus und ich guck so an meinen Beinen runter und das ist der übliche Anblick, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß und das untere Viertel feuerrot so. Die obere, so der Fußrücken und so ein Viertel von meinem Bein feuerrot. Und da war ich erst so, oh shit, ne, das sieht ja richtig scheiße aus. Naja, Aftersun drauf, ne? Und normalerweise ist es halt bei mir tatsächlich so, dass ich überhaupt keine Bräune annehme. Also es wird rot und dann wird es einfach wieder blass. Not today. Not this time. Es ist einfach komplett nachgebräunt. Und jetzt ist es halt echt so, dass ich so ein Viertel meines Beines ist halt einfach knackebraun, auch nur von der Vorderseite. Ey, das ist so gut. Sieht so bescheuert aus und es geht einfach nicht weg. Es geht nicht weg. Ich habe alles versucht. Ich habe gepeelt, ich habe gemacht, ich habe getan. Und es sieht halt so dumm aus. Ich war laufen jetzt am Wochenende wieder. Es ist einfach, kurzen Hosen sind jetzt gerade nicht so drin. Aber ich war schlau und habe, das war glaube ich am Samstag, hatte ich einen Rock an und so und war so, shit, du kannst jetzt irgendwie, irgendwas musst du machen. Nachbräunen auf die Schnelle geht nicht. Selbstbräuner stinkt wie die Pest, ist auch nicht gut. Da habe ich mir Schminke genommen. Eine alte Foundation genommen. So, full coverage. Und habe erstmal so, schön habe ich mir die Beine geschminkt. Du hast deine Bräune auf den Knöcheln überschminkt? Ja. Ey, ohne Spaß, ich habe so ein Vorher-Nachher-Dings gemacht. Es war mega. Hast nichts von gesehen. Das ist richtig gut. Aber also Shoutout an die, ich glaube, 24-Hour Dingens Foundation, ich glaube von Maybelline. Also wenn ihr euer Leben überdecken wollt, so schmiert die einfach überall drauf. Das Ding ist, super. Ich frage mich ja schon die ganze Zeit, wie könntest du das wieder in den Griff bekommen? Also wie schaffst du es, dass der restliche Fuß auch die gleiche Bräune bekommt? Und wenn er aber das nur restliche Bein. Ja. Der Fuß ist nicht das Problem. Ja. Und wenn er halt wirklich, also es ist ja wirklich nur auf einer Seite, also vorne. Das heißt, du kannst nicht einfach einen Socken drüber ziehen und dann damit in die Sonne gehen, weil dann hast du trotzdem noch hinten einfach einen weißen Fleck. Ey, es ist der lustigste Sonnenbrand der Welt. Ja, das ist halt noch viel schlimmer irgendwie. Also es sieht ja auch schon dumm aus, wenn du ein T-Shirt anhattest und du hast so einen Cut, ja, weißt du? Aber also so am Bein, das ist noch beschissener. Ich weiß auch nicht. Alles furchtbar. Aber, und das war sehr gut, ich war kurz drauf auch in der Sonne und du wusste gleich, okay, ich nehme Sonnencreme mit und ziehe nichts an, womit das passieren kann. Also du hast mir meine Beine gerettet. Ich bin ein Mahnmal. Ein Mahnmal für alle, die nach draußen gehen. Oh. Ich war auch nur so, Leute, ey, die Außenwelt, ich bin nicht dafür gemacht. Einmal mehr wieder gelernt. Jedes Mal. Zumindest nicht für die Sonne. Ja, also das war mein Sommererlebnis. Ansonsten habe ich viel gearbeitet. Es ist alles immer, also ich erzähle es, glaube ich, jedes Mal, dass es so stressig ist und mir alles auf den Sack geht. Das ist auch weiterhin noch so. Ich habe ein bisschen was gespielt. Ich wollte immer noch mit Hellblade anfangen. Habe ich immer noch nicht gemacht, aber vielleicht jetzt, ich habe ja morgen noch frei und heute habe ich übrigens auch frei. Wir haben den 30.04. Das ist so lange her, dass ich meinen Brückentag nehmen konnte. Jetzt ist es passiert. Ja, ich gucke Helge Schneider Filme und rede in ein Mikrofon, das in einer Klorolle steckt. Schön. Du lebst den Traum quasi. Living the dream. Ja. Und eventuell wollte ich heute Abend halt noch nach Bremen fahren, auf so ein Open Air. Ob ich das allerdings tatsächlich tun werde, ist jetzt fraglich, weil ich gucke schon die ganze Zeit raus und checke Wetterberichte. Mhm. Es ist einfach unfassbar grau und regnet wohl auch noch in Bremen. Und okay. Also wenn das Wetter halt nicht besser wird, dann fahre ich halt nicht dahin. Ja, okay, das macht doch Sinn. Also warum solltest du extra dann nach Bremen fahren, wenn auf Open Air? Es ist halt umsonst und draußen, wo Freunde halt auch irgendwie auftreten. Das wäre halt schon cool, aber ich habe halt auch gesagt, ich mache das komplett wetterabhängig. Mhm. Und jetzt gerade sieht das halt leider noch nicht so toll aus. Ja, mal gucken. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das noch wird. Wir haben ja noch ein bisschen. Genau. Wie sieht's bei dir denn so aus? Was war bei dir so los? Ja, auch viel Arbeit. Aber lustige Arbeit, also es hat immer Spaß gemacht, das ist immer sehr wichtig. Aber ich, sonst ist eigentlich gar nichts. Eigentlich ist bei mir so gut wie gar nichts passiert. Ich habe gearbeitet und Videospiele gespielt und spannend ist eigentlich nichts passiert. Ich überlege gerade, aber doch, ich war, okay, ich habe eine richtig geile Geschichte. Ich war in Töging am Inn, das ist im tiefsten Bayern. Weil da eine Band namens Turbobier gespielt hat. Die habe ich dir schon mal gezeigt und du hast sie. Ja. Schwierig. Aber die machen auf jeden Fall so österreichischen Dialekt-Punk und es geht hauptsächlich um Bier trinken und wir hassen alle Polizisten, so in die Richtung. Und da sind ich und zwei Freunde nach Töging gefahren. Das ist gut so 1,5 Stunden Fahrt von hier, von Salzburg aus. Und sind dann mit dem Auto hin, am Nachmittag schon, bestes Wetter. Und dann kommen wir da an und haben bei der Location noch gewartet auf den Veranstalter und stehen da an so einer Ecke und plötzlich fliegt eine kleine Meise auf die Schulter von meinem Kumpel. Der erschrickt sich ohne Ende, beginnt zu schreien, wow, was ist das? Und hüpft rum. Und wir haben einfach nicht gewusst, warum fällt denn jetzt ein kleiner Vogel an? Das ist ja total absurd. Bis dann der Veranstalter gekommen ist und uns aufgeklärt hat, dass das der Hansi ist. Und der Hansi wohnt seit damals 2 Wochen bei denen, also beziehungsweise bei dem Veranstaltungsort. Die haben eben auch so ein kleines Nest gebaut. Und der wohnt da und der ist mega, mega zutraulich und fliegt einfach auf Schultern und was auch sonst immer. Also wenn man die Hand so ausgestreckt hat, ist der wirklich auf die Hand geflogen und hat sich da hingesetzt. Okay. Und der hat dann auch irgendwie mal auf meiner Kappe Platz genommen und ist uns immer nachgeflogen und es war mega süß, so eine kleine zutrauliche Meise zu haben. Super geil. Mega süß, ja. Ja. Er hat dann auch, also wenn er so auf deiner Schulter gesessen ist, hat er dir immer so ins Ohr gezwitschert. Das war mega geil, einfach so Vogelgezwitscher live im Ohr. Mega süß. Ja, das war, krass. Das war, wir vermuten ja, dass der irgendwie so per Hand aufgezogen worden ist, dann irgendwie freigelassen wurde und dann nicht relativ weit geflogen ist, weil, dass du mal in der Wildnis so eine zutrauliche Meise irgendwo findest, das ist unmöglich eigentlich. Auf jeden Fall. Ja, und sonst, Story. Und sonst, ja, das Konzert war dann auch sehr, sehr lustig. Ich habe dann Insta-Stories für die Band gemacht, weil der Typ von der Band so meinte, kennt sich irgendwer von euch mit Instagram aus? Und alle so, ja, er. Und ich so, ja, ich denke, ja, dann machst du Insta-Stories. Und ich so, oh, okay. Das okay, ist halt cool. Dann so passiert. Und ja, wir hatten dann noch einen sehr schönen Abend, aber das sonst. Ja, wie gesagt, letztes Wochenende war ich in der Sonne und bin da 13 Kilometer mit dem Rad gefahren, weil du ja vorhin auch schon so low-key gedroppt hast, dass du laufen gehst. Ja. Und das war sehr schön. Wir haben nämlich hier in Salzburg so ein schönes Waldbad. Das ist so ein kleiner See mitten im Wald drinnen. Sehr natürlich gehalten und da war irgendwie so eine Hipster-Veranstaltung eigentlich. Da lief die ganze so Minimal House, Techno, wie auch immer die Musik heißt. Was ich eigentlich nie höre, aber was ganz okay ist, wenn man mit Leuten in der Sonne sitzt, finde ich. Ja. Ja. Genau, das war so meine 2 Monate, die letzten. Die letzten 2 Monate. Zumindest das Wichtigste. Mann, ja, cool. Boah. Cool, cool. Wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen, ich gucke immer so raus und ich bin halt so, kann das Wetter jetzt mal besser werden? Naja, also ich bin schon wieder bereit für die Sonne auf jeden Fall. Wobei, lenkt mich gerade ein bisschen ab. Wobei ich mir ja jetzt gerade schon wieder so ein bisschen schlechteres Wetter teilweise wünsche, weil ich fühle mich immer schlecht, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich habe jetzt gerade vor kurzem God of War durchgespielt und war so, ja okay, also es ist eigentlich mega schön draußen und ich könnte auch in der Sonne sitzen, aber God of War ist halt schon geil gewesen. Ja, ich habe das ja nur immer so bei euch mitbekommen, das ist ja jetzt nicht so das, also ich habe da ja nicht so viel mit am Hut und ich habe auch keine PlayStation und ich, wie auch immer, ne, hab da jetzt, bin da so ein bisschen raus, aber es sieht halt einfach unfassbar cool aus. Ja. Ja. Aber ich hatte halt so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es draußen so schön war und ich die ganze Zeit gedacht habe, ah, eigentlich will ich nur vor der Konsole sitzen. Also da schwingt so ein bisschen schlechtes Gewissen immer mit bei mir. Naja, gut. Hast du das auch? Ein bisschen. Ja. Oder bist du da so, ich mach dich Halluzin zu und leck mich alle? Ich bin da tatsächlich ganz rigoros. Also ich mach einfach meinen Vorhang zu und dann ist das auch gut. Ich schlaf ja halt auch den Tag über, wenn ich da Bock drauf habe. Und dann wird einfach, bei schönem Wetter wird der Vorhang zugemacht und dann läuft das. Ist ja eigentlich auch mega smart. Dann wird sich eingerollt und dann ist gut. Ja. Das ist halt, eigentlich sollte man das viel öfter machen. So, nicht auf irgendwelche Konventionen denken. So wie Helge Schneider. Helge Schneider denkt sich auch sicher nicht, oh, heute schön, heute gehe ich raus. Ja. Der macht einfach. Der macht es einfach. Ey, aber jetzt nochmal, lass uns nochmal kurz ein bisschen auf den Film zurückkommen. Ja, sehr gerne. Wir hatten da eben vorhin ein Stichwort und zwar hat Helge Schneider die Wendy gelesen. Ja, und, wie hieß das Pferd? Angelika. Angelika hieß das Pferd und ich habe ja schon angeteased, weil du meintest, das ist der krasseste Name für ein Pferd. Ja. Angelika. Ja. Ich kann das übertreffen. Jetzt bin ich gespannt. Also die Story ist die, auch ich hatte eine Pferdephase und die ging ziemlich einher mit meiner Barbie-Phase. Und ich hatte halt den Barbie-Reiterhof und hatte dann so Barbie-Pferde natürlich auch und so. Und ich weiß nicht warum, aber mein Barbie-Pferd hieß immer Gisela. Gisela? Ja. Gisela, das ist ja der geilste Name. Ich fand den Namen mega geil. Ich weiß nicht warum. Dieses Pferd ganz, muss Gisela heißen. Es war so ein, vor allem es war halt auch kein richtiges Barbie-Pferd. Also das war so ein, damals hatten wir so ein Klüngelladen, da konntest du auch so Videospiele und so kaufen. Ja. Schnäppchenshop hieß das, ne? Der Schnäppchenshop hatte halt auch so Barbie-Pferde und dieses Pferd war einfach, das war voll hässlich. Das war weiß und es hatte so eine richtig hässliche Plastik-Haarmähne, aber so schlimm Plastik-Haarmäßig, so richtig schlimm und so halb gelockt und jedes Gelenk in seinem Bein war halt beweglich. Also du hast halt diese Gelenke so richtig gesehen und dadurch, es sollte halt quasi galoppieren können und so, ne? Und ich war nur so, okay, ich brauche dieses Pferd, warum auch immer. Und ich hatte das halt dann, das hieß Gisela. Gisela, das Pferd. Ja. Wunderschön. Ich stelle mir das gerade vor und das ist noch absurder als alles, was in Texas passiert ist. Oh Mann, ey. Ja, stell dir mal vor, Helge, also das hätte, also das meine ich halt, ne? Helge Schneiders Pferd hätte auch Gisela heißen können. Ja, das stimmt. Es hätte gut gepasst. Oder wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Ich auf Gisela und Helge auf Angelika. Ja, aber du hast ja gesehen, wie er die Frau abblitzen hat lassen am Schluss. Also ich weiß ja nicht, ob er dich mitgenommen hätte. Ja, ich meine, also wahrscheinlich nicht. Oh Mann, ey. Aber es ist, also, um ein bisschen beim Film zu bleiben, es ist so absurd, was da alles passiert. Also generell, wie das gemacht ist, das ist einfach irgendwo in einem Wald, ist jetzt quasi Texas und es ist gegeben. In Nordrhein-Westfalen, okay? In Nordrhein-Westfalen. Ja, Texas, Nordrhein-Westfalen. Ja. Und das sind halt auch einfach teilweise Figuren von der gleichen Person dreimal gespielt. Es ist alles so schön. Es ist so schön, was da passiert. Man muss ja sagen, also tatsächlich hat der Film sehr wenig Fäkalhumor für deine Verhältnisse. Ja, das stimmt. Da bin ich eigentlich sonst besser aufgestellt. aber trotzdem schön. Du hast gesagt, er hat deine Kindheit sehr geprägt. Ja, ne? Hat er. Hast du irgendeine schöne Anekdote vielleicht? Nicht speziell Anekdoten, aber es gab halt so verschiedene Sprüche aus dem Film, die ich und meine Mutter sehr, sehr, sehr oft rezitiert haben. Also dieses, ich glaube, es hackt von der Mutter, das sagt meine Mom heute noch. Dann das mit den in die Schuhe kacken. Das ist ja Stuhl. Also es gab schon sehr viele so Sachen, die ich halt auch dann als kleines Kind immer wieder zitiert habe. Und das ist oft so gewesen, dass mir meine Mom Sachen gezeigt hat, die eigentlich noch nichts für meine Altersklasse gewesen wären, die ich dann aber natürlich im Kindergarten und in der Grundschule einfach rausgehauen habe, weil ich dann natürlich dachte, ja, so schlimm kann es nicht sein, wenn es im Fernsehen läuft. Und da kamen schon absurde Situationen. Also es gibt zum Beispiel jetzt, abgesehen von dem Film, es gibt ein Lied von einer Band, die heißt Aha. Und das heißt das Lied heißt Der Pimmelmann. Okay. Und es ist genau das, was du jetzt gerade denkst. Es geht um einen Pimmelmann, der irgendwie über die Welt fliegt und den Leuten auf den Kopf pinkelt, zum Beispiel. Und der Refrain geht einfach nur so, ich bin der Pimmelmann, Pimmelmann, und dann pfeift jemand. Und ich habe das Lied halt gehört bei meiner Mom im Kindergarten und habe dann halt im Kindergarten den Pimmelmann gesungen. Und sagen wir mal so, die Betreuerinnen waren ein bisschen schockiert. Ja, das wundert mich nicht. Also die waren da schon so, okay, woher hat er das jetzt? Aber es hat so ein bisschen ins Bild gepasst. Meine Mom war da generell ein bisschen nicht ganz so, sage ich jetzt, regelkonform, stimmt nicht, aber halt ein bisschen anders. Also sie hat mir dann auch irgendwie die Haare gefärbt, einfach weil ich ihr gesagt habe, Mama, ich hätte gerne grüne Haare. Und sie so, okay, dann färbe ich dir jetzt deine Haare grün. Ehrlich? Ich habe mit grünen Haaren in den Kindergarten gegangen. Mega. Also, das war schon immer so ein bisschen ein moderneres Kind-Mutter-Verhältnis, sage ich jetzt mal. Okay. Und deswegen habe ich halt auch Filme wie Texas geguckt. Alles klar, wow, okay. Ja, also wie gesagt, ich will das nicht verurteilen. Ich meine, ich habe als prägenden Film letztes Mal die Flodders angegeben. Was willst du dazu sagen? Also im Endeffekt schließt sich da der Kreis, warum wir einen Podcast aufnehmen. Die Flodders und Helge Schneider. Ja. Aber, und das muss man auch dazu sagen, und bevor jetzt irgendjemand die Moralkeule schwingt und sagt, aber das soll man doch kleinen Kindern nicht zeigen, der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Da ist ja auch nichts Verwerfliches, was da irgendwie passiert. Nee, tatsächlich. Nee, eigentlich nicht. Es ist weder irgendwie Fäkalsprache, noch irgendwelcher Fäkalhumor. Ich ejakuliere. Das Wort kennen die noch nicht. Ist aber wirklich so. Also, das ist halt so ein Ding, da, wenn deine Mama, wenn du als Kind deine Mama fragst, so, Mama, was heißt ejakulieren? Ist so, ja, das heißt, er freut sich. Er freut sich. Sehr, er freut sich sehr. Sagen wir, er freut sich sehr. Also, ich hab mir eben während des Films noch eine kleine Notiz gemacht, weil, also, das ist für mich jetzt schon, also, ich habe gesagt, der Typ, der in der Zelle sitzt, der Bruder von dem Doc Schneider, wie auch einfach immer anders kriegt seine genannt letzte wird. Mahlzeit. Und ich habe gesagt, das sieht aus wie Durchfall. Und ich habe gesagt, das sieht aus wie gutes Chili. Das sieht aus wie gutes Chili. Und dann habe ich gesagt, das eine wird zum anderen. The Circle of Life. Ja, mega. Aber es stimmt. Rattenfurz. es gibt so viele geile Szenen, die du in dem Film einfach zitieren kannst. Wenn jemand den Film nicht kennt, ist es trotzdem witzig. Und wenn jemand den Film kennt, lacht er doppelt so viel. Total. Also ich muss auch sagen, das ist ich werde mir auf jeden Fall die anderen Helge Schneider Filme auch noch geben, weil das ist. Die sind echt gut. Und vor allem teilweise sind die auch auf Amazon. Also ich glaube, die beiden, es gibt 2 00 Schneider Filme, die sind auf jeden Fall auf Amazon. Und bei den anderen weiß ich es nicht. Es gibt noch einen vor Texas, der heißt Stangenfieber. Das war sein Debütfilm. Okay. Texas war dann der zweite Film, soweit ich weiß. Und es gab dann noch irgendwie einen Film namens Jazz Club. Den habe ich aber selber nie gesehen. Okay. Aber also die 00-Schneider-Filme sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Vor allem die Jagd auf Nihil Baxter, der direkt nach Texas kam, wo halt einfach, ja, er spielt natürlich 00-Schneider und er spielt aber auch den Bösewicht Nihil Baxter. Also es war quasi wie Austin Powers, nur früher und in verrückter. Ja, krass. Unfassbar, ey. Ja. Hast du auf jeden Fall gut ausgesucht, muss ich sagen. Ja, vor allem. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was in dem Film, also ich lasse es so in meinem Kopf gerade immer so ein bisschen Revue passieren und überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwas habe, also wo ich so eine Anekdote zu raushauen kann, weil es ist einfach so viel passiert. Wie gesagt, das mit dem Pferd, das war so mein erster Moment, wo ich so dachte, Dicker, das ist genau mein Ding. Ich war früher auch schon so. Ne, das was du ja gemeint hast, ist, dass du öfter mal so Helge Schneider-Momente hast. Ja, total. Also man kennt das irgendwie. Also ich habe das ganz oft zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, alleine putzend irgendwie. Oh, putzend. Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Oder man kocht so vor sich hin und ist so, ja, ich schneide jetzt die Paprika, wuhu, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, also das war aber bei uns zu Hause auch schon immer so, irgendwer hat angefangen zu singen oder zu pfeifen, meine Mutter, die pfeift irgendwie die pfeift wie ein Singvogel. Also die pfeift halt richtig krass so und irgendwer ist dann halt immer mit eingestiegen so und dann war das später so, irgendwer singt dumm los und der nächste singt dann irgendwie mit und auf einmal stehst du da und singst irgendwelche Aber-Hits in der Küche, ist mega gewesen. Und ein Moment, der halt auch super geil war früher, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, war, als mein Papa sonntags das Hähnchen vorbereitet hat. Also es gab halt sonntags dann immer irgendwie so ein cooles Gericht, sag ich mal, entweder Hähnchen oder Schnitzel oder irgendwas Besonderes, weißt du, weil etwas, was du nicht aufwärmst, weil einfach mal alle zu Hause sind gleichzeitig. Ja, es war bei uns auch immer so. Und das Witzige war halt, es war echt wie aus so einem Film, er hat sich unbeobachtet gefühlt und er hat das Hähnchen mit Öl so eingedingst, mariniert und gewürzt halt, wie man das so macht. Und dann habe ich um die Ecke geguckt und da hat mein Papa mit dem Brathähnchen getanzt. Er hat es so an den Flügeln genommen und war so de, de, de, de, de, de, de. Und das ist wirklich passiert. Und das sieht man doch irgendwie gefühlt in jeder Sitcom so. Und das ist wirklich passiert. Er war so, yay, yay, yeah, yeah, Brathähnchen, Party, keine Ahnung. Hast du ihn dann in dem Glauben gelassen, dass er unbeobachtet ist oder hast du gesagt, Papa, was machst du da? Ja, nee, ich bin dann natürlich schon da reingesteppt und war dann halt so, okay, cool, ich mach mit. Ja. War mega krass. Seitdem wird bei deinem Elternhaus mit Hähnchen immer getanzt, bevor sie gekocht werden. Ja, also wie gesagt, das war, irgendwoher muss es ja kommen, was mit mir so los ist. Und ich bin schon immer mit sowas groß geworden. Solche Momente hatten wir oft früher, tatsächlich. Ja, ich kenne das aber nur allzu gut. Also so alberne Momente mit den Eltern, die sind auch einfach schön. Ja, voll. Ich überlege gerade, also, wir lachen so viel. Was meine auch jetzt Mom noch, extrem, selbst, dass ich nicht mehr da wohne. Was meine Mom extrem gut kann, sind so ganz, ganz schlechte Wortwitze. Also so ganz, ganz schlechte, die so schlecht sind, dass du sie schon wieder witzig findest. Ja. Das Ding ist, mein Papa tatsächlich, also die Witze, die er macht, sind nie gut, aber er hält sich halt einfach für unglaublich witzig. So, er hat ein bisschen diesen Phil Dunphy-Charme, weißt du? Und du denkst dir nur so, oh Gott, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und dann ist er aber so und so völlig begeistert von sich selber. Und dann bist du so, ja, okay, komm, Papa, du kriegst die Props, auch wenn du sie nicht verdient hast. Unfassbar einfach. Ja. Ey, aber Phil Dunphy ist mega witzig, also. Ja, das Ding ist halt, also manchmal ja schon, aber du hast ja auch ganz oft halt diesen, du schüttelst einfach den Kopf und denkst dir so, oh Mann. Ja, stimmt. So diese Art von Witz, weißt du? Und wer auch so ist tatsächlich, finde ich, ist mein Chef. Der hat auch ganz oft so Momente, wo der so Sprüche raushaut und ich stehe da nur und bin so, völlig fassungslos und denk mir nur so, was? Was? So, dann musst du halt trotzdem einfach lachen. Also, ja, das ist mein Leben. Ich bin umgeben von so Menschenwitzen. Und ganz viele können da einfach gar nicht drüber lachen, aber ich feiere sowas halt voll. Weil ich tief in meinem Inneren, glaube ich, auch so bin. Schlechte Witze machen und sich selber dafür feiern. Und deswegen haben wir diesen Podcast. Genau. Ja. Mega. Ich schaue gerade noch so ein bisschen, ob ich noch so Trivia-Info zum Film habe. Was ganz witzig ist, und das habe ich eigentlich gewusst und es ist mir dann irgendwann entfallen, der Hauptteil der Schauspieler sind eigentlich keine Schauspieler, sondern einfach irgendwelche Typen und Frauen, die er angesprochen hat, ob sie mitmachen wollen. Wow. Und die einfach nur quasi Laien sind, die halt einfach gemacht haben. Ja, die haben so ein bisschen wahrscheinlich ihren Text bekommen und waren dann so, ja, Doc Schneider. Ein Erdbeben. Dies ist ein Erdbeben. Aber stell dir mal vor, wie krass es ist, wenn du einfach in einem Helge-Schneider-Film mitspielst und einfach dir gesagt wird, also, wir machen eigentlich eh nur Quatsch, also mach auch Quatsch. Ja, ja. Es wär wunderschön. Aber, also, ich würde es auch, also, es wäre schön, ja. Wir sollten einfach wirklich vielleicht uns besser vermarkten und richtig durchstarten und, ja. Filme machen? Einfach Filme machen. Eigentlich wäre das doch ziemlich geil, einen Film machen und dann machen wir eine Folge über den Film. Wow. Lass uns das einfach zur Gamescom machen, wenn wir alle unsere Freunde da haben, weil die spielen das mit. Sind dann auch noch Statisten natürlich, ja, genau. Die und Nebendarsteller und die machen alle mit, ne? Also das fände ich schon. Zu den Krimi auf der Gamescom. Ja. Irgendwer wurde umgebracht und jetzt müssen wir rausfinden, wer es war. kombiniere. Wow. Ja. Aber das wäre eigentlich ganz witzig. Vor allem jetzt, wo wir auch alle akkreditiert sind. Man muss es ja noch mal kurz erwähnen. Ja, also das kannst du auf jeden Fall raushauen. Die Akkreditierung kam. alle schalten jetzt ab und hassen dich so. Was will die alle? Ey, ohne Witz. Ich eben im Film ploppt mein E-Mail-Dingsi hier auf dem Handy auf und zeigt mir diese E-Mail an und ich war so, oh mein Gott. Einfach weil, aus dem einfachen Grund, ich habe noch nie sowas gehabt. So. Und ich fühle mich gerade wie so ein Special-Mensch, was total dumm ist, aber naja. So alleine der Fakt, dass ich dieses Papier ausdrucken kann, das ausschneiden kann und dann so ein Umhängeteil tragen darf, macht mich schon mega glücklich, wenn halt völlig auch, heiß. Es ist halt auch einfach ein geiles Gefühl. Also es muss man so sagen, es ist einfach ein geiles Gefühl. Oh. Das Ding ist ich freue halt mich auch, halt einfach auf alles so doll, weil alle da sind. Du ja. Und Bea und die ganzen anderen und ja, das ist halt so die kindliche Freude in mir, die gerade so durchkommt. Ja, darum die verstehe ich aber auch. Die ganze Zeit so innerlich beschwingt. Vor allem, du hast ja umso mehr Grund zur Freude gehabt, weil du noch ein bisschen gebangt hast, ob das hier überhaupt kommt oder nicht. Weil und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es war letztes Jahr auch schon so. Ich habe meine Akkreditierung ja vor dir und Bea bekommen und ihr wart dann beide so, ja okay, wenn wir keine bekommen, dann betrinken wir uns halt. Wir sind der Loser-Club. Wir stehen einfach vor der Gamescom und trinken uns kaputt. Aber es ist sehr, sehr schön, dass es auch geklappt hat. Eigentlich könnten wir ja dann auch eine Gamescom-Folge aufnehmen. So. Ja. Irgendwas mit Videospielen gucken, mit Bea gemeinsam auf der Couch sitzen und einen Film mit Bier genießen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, wir gucken Pixels. Aber den fand ich gar nicht so scheiße. Nee, ich auch nicht. Den fand ich eigentlich ganz gut. Du hast mich jetzt aber auch... Wobei, ja? Nee, mach du vorher. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt der Helge-Schneider-Film war ja jetzt auch nicht scheiße. Der war ja gut, aber... Das ist nämlich genau das, worauf ich gerade eigentlich anschließen wollte. Das ist wieder so ein Punkt, wo man drüber diskutieren kann, was ist jetzt Trash und was ist kein Trash. Weil, also der Film ist gut, wenn man, also wenn man Helge Schneider-Fan ist, ist das ein richtig, richtig geiler Film. Aber so allgemein gesehen, so nach normalen Standards ist es kein guter Film. Was ich tatsächlich vorhin noch nachgeguckt hatte, was die Wertung angeht, weil wir hatten ja auch kurz gerätselt, wie gut oder schlecht der wohl bewertet wurde. Und tatsächlich war der, also der war jetzt nicht unterirdisch von der Bewertung, sondern eigentlich so im guten Mittel. Irgendwie, ich glaube, was war denn da? 3 von 6 oder 3 von 5 oder was da so stand? Also jetzt wirklich nicht komplett. Ich glaube, das ist aber auch so ein Helge Schneider-Phänomen und ich wollte sowieso noch ein bisschen kurz über Helge Schneider reden. Ich glaube, du kannst den nur hassen oder lieben. Also, dass du den einfach nur okay findest, ich glaube, das geht gar nicht. Oder so ein bisschen gut ist wahrscheinlich nicht drin, ne? Nee. Das ist. Also entweder du feierst den total mit allem, was er macht, oder du denkst dir so, ja, okay, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was der von mir will. Ja, stimmt wahrscheinlich. Also ich kenne auch niemanden, der ich kenne eigentlich nur Leute, die Helge Schneider richtig geil finden. Ich glaube schon. Also ich wüsste aber, ein, zwei Leute, die den wahrscheinlich nicht so feiern würden. Aber hast du Helge Schneider schon mal live gesehen? Nein, tatsächlich ist es aber so, dass der jetzt irgendwie noch vor gar nicht so langer Zeit war der in Hamburg. Und ich habe das aber halt zu spät mitbekommen. Und dann hatte ich nur über diese Fairverkauf-Ticketgruppe, also wie so eine Ticketbörse, hatte ich noch gesehen, dass Leute ihre Tickets angeboten haben. Aber ich war natürlich nicht schnell genug und die waren halt auch nicht so günstig. Ansonsten wäre ich halt super gerne hingegangen und hätte mir das echt mal live angeguckt. Ey, da habe ich nämlich noch eine Anekdote dazu, weil ich habe den mal auf einem Festival gesehen, was eigentlich ein bisschen ein ungewöhnlicher Ort ist für einen Helge Schneider-Auftritt. Und es war beim FM4 Frequency, das ist eigentlich so ein Indie-Alternative-Festival, wo mittlerweile aber auch alles spielt, also von Rock über Hip-Hop bis keine Ahnung was. Und die hatten so ein Comedian-Bereich, wo quasi so Comedians aufgetreten sind, Kabarett-Vorführungen und keine Ahnung was. Und da ist eben auch Helge Schneider aufgetreten, während draußen irgendeine Band gespielt hat. Ich habe schon wieder vergessen, wer. Die waren mir in dem Moment ziemlich unwichtig. Und das Problem war nur, dass das Publikum Helge Schneider nicht so erwartet hat, wie er aufgetreten ist, weil er macht halt bei seinen Auftritten schon immer sehr viel Musik und nicht so viel Klamauk. Also das ist halt schon so vielleicht ein bisschen mehr als 50-50 und also ist er wirklich ein begnadeter Musiker und hat halt sehr viel Musik gespielt, die aber eher ernst aufzufassen war, so ein bisschen Jazz, so ein bisschen einfach Musik. Und die Leute haben das so kacke gefunden und ich habe mich da echt so ein bisschen geschämt für alle, die da beteiligt waren, dass die irgendwann einfach auf die Bühne gelaufen sind und einfach diesen Auftritt gestört haben und quasi einfach da ihren Spaß haben wollten, obwohl Helge halt einfach Musik machen wollte. Und der Auftritt wurde dann von Helge Schneider abgebrochen, weil er gesagt hat, nee, er kann das so nicht machen, wenn die Leute da quasi die Bühne stürmen, nur weil sie nur Spaß erwarten, hat er den Auftritt abgebrochen. Also das war mein Helge Schneider Live-Erlebnis. Wow. Also, ich weiß nicht, es ist natürlich, also ich finde es ein Unding, egal wie, so eine Show dann irgendwie so zu interrupten, so von den Leuten, weißt du? Ja. Ich meine, wenn irgendjemand sagt, okay, ich finde das und das jetzt kacke, so, dann geh halt weg. Eben, das ist es ja. Wenn das nicht das ist, was dir gerade irgendwie gefällt oder was du erwartet hast. Entweder sagst du dann, okay, ich verpiss mich jetzt, weil das ist halt einfach nicht das, was ich erwartet habe. Dann ärgere ich mich und schreibe vielleicht eine schlechte Rezension ins Internet oder was weiß ich. Ja. So, aber ich meine, gerade auf einem Festival hast du ja dann auch genug andere Möglichkeiten. Eben. Du gehst ja nicht für diesen, also in den meisten Fällen, nicht für diesen einen Solo-Artist dahin, sondern, ne? Also, wie gesagt, ich habe zum Beispiel auch vor Jahren mal Milky Chance auf einem Festival gesehen, wo ich noch dachte, oh cool, Milky Chance waren einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin. Halt auf diesem Stolen Dance Hype. Ich habe die live gesehen und ich fand die einfach furchtbar. Es kann natürlich auch am Sound gelegen haben oder wie auch immer, aber der Typ wirkte einfach völlig zu gedruckt so, völlig Banane und hat kaum interagiert mit dem Publikum und nuschelte so in sein Mikrofon rein. Und da war ich halt auch so, ja, das war jetzt gar nicht mal so cool. Aber deswegen, keine Ahnung, werfe ich dir ja nicht eine Bierflasche an den Kopf auf der Bühne. Nee, das natürlich macht ja nicht. Keinen Sinn. Eben, das ist es ja. Also ich habe ich auf jeden Fall nicht verstanden, vor allem. Eigentlich weiß man ja, dass Helge Schneider auch viel Musikprogramme macht. Von daher ist es so, ja, okay, ihr habt halt echt nichts verstanden. Ja, vor allem haben wir ja eben auch festgestellt, also er ist halt einfach, und das weiß ja auch eigentlich jeder, ist halt einfach auch ein unfassbarer Musiker. Ja. So. Also selbst diese kleinen Momente in dem Film, wo er einfach völlig random auf so einem Xylophon rumdonnert oder halt irgendwie auf einmal da in Anführungszeichen in der Prärie steht und irgendwie sich mit einer E-Gitarre da seinem Brathähnchen widmet. Also das ist halt einfach irgendwo so krass, trotzdem im Handwerk. Also das ist halt einfach dieser schmale Grat und den wandert er perfekt so zwischen krassem Klamauk so und halt dieser Musikkunst sozusagen, weil er kann ja halt wirklich was. Er schrebbelt ja nicht irgendwie sinnlos da auf diesen auf den Instrumenten rum, sondern der kann halt wirklich auch eben was. Eben, das ist es ja. Na, und darum, das ist halt einfach ein Gesamtkunstwerk und darum freue ich mich auch sehr, dass wir diesen Film geguckt haben, weil ja, wie gesagt, Helge Schneider ist halt einfach Helge Schneider, so, ne? Ja, das ist also eine Nummer für sich. Du kannst es auch nicht so, beschreiben. Den kannst du einfach auch nicht einkategorisieren, es geht einfach nicht. Nee, absolut nicht. Na. Ja. Ja. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Also, ich wäre soweit durch, wenn. Puh, ich muss auch sagen, also dadurch, dass halt einfach gefühlt alles und nichts los war, ne? Ja. Ich will halt jetzt auch nicht die Leute nerven mit Arbeitsgeschichten, das ist halt so, ja, okay. Nee, also ich wurde auch in letzter Zeit nicht angekotzt oder so, also ich hab da jetzt auch nichts zu erzählen. Schade. Da wäre ich gleich wieder hellhörig gewesen. Ich wollte gerade sagen, dass was Körperflüssigkeiten angeht, ist mein Repertoire heute sehr begrenzt. Ich habe ja übrigens noch ein paar andere Filme im Repertoire eigentlich. Also ich habe noch einige gute Kugeln im Lauf, die ich heute eventuell schon gezückt hätte, aber ich habe mich dann doch für Helge Schneider entschieden. Aber da ist auf jeden Fall auch das ein oder andere Ding mit ein bisschen Ankotzen dabei. Ey, ich bin da immer bereit für, das weißt du ja. Ja, ja, klar. Also deswegen werde ich dir jetzt auch gar nicht verraten, welche Filme das so sind, sondern die kommen bei Zeiten noch. Da freue ich mich. Ich überlege gerade noch, oh, vielleicht kann ich eine Story noch erzählen. Und zwar, wir waren ja Samstagabend, waren wir trinken, ne? Ich und mein Kumpel Christian. Migi ist ja halt schon bekannt aus der WhatsApp-Gruppe, ja. Weil Christian nimmt immer lustige Sprachnachrichten auf für die Leute in der WhatsApp-Gruppe. Er freut sich dann immer und sagt, ist das wieder die Gruppe? Soll ich nochmal was erzählen? Und das war ein richtig schöner Abend, weil es war so eine spontane Geschichte und wir waren bei so einem kleinen Italiener und dann sind wir weitergezogen in unsere Stammbar und haben da ein paar Kaipis getrunken, weil ab 22 Uhr ist der Happy Hour und für Hamburger Verhältnisse ist dann für einen richtig guten Kaipi, den die machen, sind halt irgendwie 5,90 ist kein Geld, ne? 5,90 ist echt krass. Ist echt kein Geld und der ist halt auch, also ich trinke zwei, ich kann ja eh nicht so den krassen Schuh ab, aber ich trinke zwei davon und dann ist auch gut die Lampe an so bei mir, ne? Und naja, auf jeden Fall haben wir dann da Kaipis geschlürft bis um eins, dann hat die Bar halt dazu gemacht und dann sind wir weitergezogen und sind in der Metro-Bar gelandet. Und die Metro-Bar ist halt so eine richtige Urkneipe, so eine Hamburger Urkneipe. Wir haben die Barfrau mal gefragt, die kam bei uns an den Tisch und wir haben gefragt, wie lange gibt's diese Kneipe halt eigentlich schon? Die hat halt einfach gesagt, dass die 70 Jahre oder so schon da existiert. Ach, krass. Ne? Also richtig so ein Urding irgendwie. Und das Krasse ist halt, das ist halt einfach auch eine richtige Kaschemme. So, da ist ganz, ganz gedämpftes Licht. Du kannst drinnen rauchen. Du hast da diese schlimmen alten Spieleautomaten, weißt du? Und eine Jukebox. Geil. Und dann saßen wir da und unsere Gruppe bestand halt aus mir und Christian. Und Christian ist halt auch so ein bisschen angehipstert, sag ich mal, in seiner Blumenjacke und mit seinem Hut, ne? Ist halt Musiker auch. Angehipstert und so. Ist mega angehipstert. Nett. Und dann war halt Christians Musikerkollege noch dabei und noch die Freundin. Und die ist halt so, ich weiß nicht, so Musical-Darstellerin, glaube ich, ne? Also wie auch immer. Auf jeden Fall, wir steppen da halt so rein und wir waren halt offiziell oder original halt natürlich die Jüngsten in dem Laden. So jetzt wie bei so einem schlechten Witz so. Zwei Musiker, eine Balletttänzerin und ich mit den lustigen Knubbelhaaren kommen in eine Bar. So, weißt du, wir setzen uns da an den Tisch und Christian hielt sein Handy so auf Gesichtshöhe, weil er eine WhatsApp geschrieben hat, ne? Mhm. Und auf einmal vom Nachbartisch beugt sich so ein Typ rüber. Ey! Und wir nur so, okay, was? Ne? Meint er jetzt uns? Ey, du! Nimm mal dein Handy runter! Und Christian guckt ihn so an, war so, was? Was? Meinst du mich jetzt? Ja, hier, Fotos von mir machen und so, ne? Ich glaube, es hackt wohl. Der wurde richtig sauer. Ach, krass. So. Und das Ding ist, Christian ist halt manchmal ein bisschen... Der hat halt auch ein bisschen was getrunken schon und dann macht er manchmal so Sachen, die sind nicht so schlau. Also, Spoiler, im Endeffekt ist nichts passiert, aber er ist dann hingegangen an diesen Tisch mit den, jetzt ohne Klischee behaftet klingen zu wollen, aber mit den tätowierten Rockern in seiner Blumenjacke mit seinem Hut und hält dem Mann sein Handy hin mit der offenen WhatsApp und sagt, guck, das habe ich gerade geschrieben, so voll kleinlaut. Irgendwie entschuldigend, ja, dass das halt jetzt wirklich kein Foto war, was er gemacht hat, ne? Und der Typ so und die Olle daneben ansaßen, hatte sich dann auch noch eingemischt. Ja, wir wollen ja alle nur unseren Spaß haben. Wir so wie ihr. Und jetzt lässt du gefälligst das Handy unten. Und ich war nur so, Christian, komm jetzt da weg. Christian reicht dann jetzt auch, ne? Oh Gott. Und danach sind wir dann aber auch bald gegangen, weil es war ein schwieriger Moment. Aber wie habt ihr diesen Laden überhaupt gefunden? Also es klingt jetzt nicht nach dem Laden, der Leute wirklich anzieht. Wir waren das zweite Mal da, tatsächlich. Aha. Und das erste Mal war ich alleine mit Christian da, weil wir auch erst in der Louis Kitchen Bar waren, wo wir halt die Cocktails getrunken haben. Und dann wollte ich zur Bahn und dieser Laden ist halt genau neben der U-Bahn Den Heide. Und ich hatte halt schon schön einen im Schuh und ich war so, ey, mega, da steht einfach ein 2 Meter hoher Indianer vor der Tür. Oder 3 Meter, keine Ahnung, so eine riesige Häuptlingsstatue steht da vor der Tür. Und ich war so, Christian, mach mal ein Foto. Ich mache jetzt ein Foto mit der Indianerstatue. Und war so, okay, wir sollten da reingehen. Ich war so, nein, wir können nicht da rein. Guck mal, wie das aussieht. Wir können da nicht rein. Wir sind da nicht erwünscht. Und dann spielte aus der Jukebox echt mit Du trägst keine Liebe in dir. Und ich war so, ja, Christian, wir gehen jetzt da rein. Ja, und so haben wir die Metrobar gefunden. Wunderschöne Geschichte. Ich weiß nicht, irgendwie kam mir das gerade so. Also das war noch von meinem Wochenende jetzt so eine Story, die wollte ich irgendwie noch mitteilen. Mega, oder? Sie ist auf jeden Fall besser als die Sonnenbrandgeschichte. Christian ist halt auch so, Christian ist super. Wir haben nach dem Autokino-Event in Hamburg, wo wir uns dann zufällig noch getroffen haben, weil er halt quasi genau gegenüber auf dem Kiez, wo wir platziert waren, gerade auf einem Konzert war, haben wir uns danach noch getroffen und standen halt vor dem Burgerladen Hessburger, glaube ich, heißt der. Und da haben sich halt ein paar Leute, mit denen ich da unterwegs war, dann Burger gegönnt. Und Christian steht so neben mir und dann kommt so ein Pärchen. Und das Pärchen stellt sich so zu uns und fragt ihn halt so, ja, wie ist das denn hier? Kann man hier was essen? Ist das okay? Und Christian guckt die so an und sagt, naja, also wenn sie auf nicht ganz so frisches Fleisch und Durchfall stehen, dann würde ich hier meinen Burger essen. So, hat er einfach eiskalt gesagt und wirklich halt irgendwie... Ich war so froh, dass es halt von den anderen, glaube ich, nicht so viele Leute gehört haben. Es war mir so unangenehm. Also ich liebe Christian sehr, sehr doll, aber das war halt so, Alter, die ganze Gruppe gerade frisst den Burger da und du sagst einfach, dass es da Durchfall von gibt. So, was? Aber das ist halt Christian. Eigentlich könntest du Christian auch mal einladen für eine Folge. Ich weiß gar nicht, ob der Bock auf sowas hat. Also für so, also, obwohl, wäre eigentlich ganz witzig, ne? Glaubst du, der findet Trashfilme kacke? Ich weiß nicht, also, nö, nicht unbedingt. Also zumindest zu so einem Talk könnte ich ihn mal überreden, finde ich, oder? Das stimmt, ja. Alter, 2 Gläser Rotwein und der erzählt dir einen Schwank aus der Jugend, ey, holla die Waldfee. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann müssen wir das aber auf jeden Fall am Abend machen, wenn wir trinken können. Ja. Das ist eine Sonderfolge, 4 Stunden lang. Oh, oh Gott. Ja. Achso, was mir gerade noch einfällt, wo wir bei guten Freunden sind. Ich soll dich ganz, ganz lieb von dem Sebastian grüßen, von dem Knöbelbröt. Der kennt den kennst du vielleicht von Twitter. Ja, den kenne ich von Twitter. Und der hat gesagt, ich soll dir ausrichten. Hallo Miggi. Na, du süße Maus. Töfter Lörres, der da rumbaumelt. Grüße. Das ist sehr schön. Damit habe ich meine Pflicht erfüllt und wäre jetzt bereit abzuschalten. So völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, aber es freut mich mega. Ich freue mich immer voll, wenn mir Grüße ausgerichtet werden von so Twitter-Menschen. Ja. Das ist immer schön. Dann an dieser Stelle sehr, sehr liebe Grüße zurück. Den Lörres kann ich leider nicht zurück beurteilen, aber der ist sicher auch ganz, ganz knorke. Knorke. Ein fescher Lörres. Ja. Ich finde diese Wörter so geil. Knorke, fesch, frech, Fesch ist ja ein Wort, das in Österreich sehr, sehr viel benutzt wird. Also ich finde das so, ich weiß nicht, also das sind so Worte, die machen mich halt völlig fertig. Und zwar einfach aus dem Grund, meine Mutter zum Beispiel, ne? Mhm. Muss ich wieder einen Schwank aus meiner Kindheit erzählen. Meine Mutter, immer wenn sie sich so neue Sachen kauft oder Bettwäsche oder auch einen Schlafanzug oder so, weißt du, dann war sie halt immer so ganz stolz und war so, oh, ich habe was Neues gekauft und so, ne? Und dann hatte sie dann irgendwie diesen Schlafanzug an und dann, oh, hast du einen neuen Schlafanzug? Ja, ist der nicht neckisch? Und ich war immer so, sag dieses Wort nicht, ich hasse das. So. Red doch nicht von einem, also neckisch, was ist das? Neckisch. Aber es hatten wir ja wirklich schon oft, dass ich irgendein Wort gesagt habe, das bei uns in Österreich wirklich gang und gäbe ist. Also, das ich eigentlich jeden Tag verwende. Du so, oh, der feine Herr, jetzt packt er wieder die edlen Worte aus. Ja, aber deine, das ist aber so, diese österreichischen Worte klingen halt super schnell einfach total, ja, so, halt so hochgestochen. Aber auch nur, wenn du sie hochdeutsch aussprichst. Also wenn ich versuche, österreichische Dialektworte hochdeutsch auszusprechen, dann klingen sie edel. Aber wenn ich sie so sage, wie sie eigentlich gesagt werden im Dialekt, dann klingen sie wie das letzte Bauernwort. Ich muss immer lachen, wenn Bea sagt, dass sie Restfett ist. Restfett ist aber eins der schönsten Worte dafür. Restfett. So, alle Zuschauer, Zuhörer da draußen, können Sie jetzt gerne mal überlegen, was Restfett bedeutet. Googelt es nicht. Wir könnten es als Cliffhanger lassen und nächste Folge erst aufklären, nächste was Folge Restfett lösen wir heißt. Auf, was Restfett heißt. Okay? Das machen wir so. Ja, finde ich schön. Die nächste Folge kommt dann so in 5 Monaten. Nee, diesmal sind wir schneller. Müssen wir auch sein, ja. Ne? Ja. Wir sind einfach faule Stücke. Ne? Das stimmt halt leider wirklich. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen schön, weil wir machen uns einfach keinen Druck so, weißt? Wir machen das für uns. Ja. Weißt du, wenn die Leute Bock haben, hören sie zu. Wenn nicht, können sie sich ficken. Damit habe ich nicht gerechnet gerade. Ich dachte, das ist ja auch okay. Aber, ja, du hast recht, ja. Sollen sie sich ficken? Well, sollen sie sich einfach ficken? Nein, wir lieben alle, die zuhören. Das auf jeden Fall. 5 oder 4. Ja, aber es ging ja auch gerade um die, die nicht zuhören. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, als ich zweimal unter diesem Post markiert wurde für die schönsten Podcast-Stimmen. Da wurdest du sogar zweimal markiert? Ich habe nur einmal gesehen. Ja, zweimal. Einmal habe ich geteilt und das zweite Mal kam dann auch noch. Und dann war ich so, uiuiui. Ja, darum, ich rede jetzt einfach noch ein bisschen erotisch ins Mikrofon. Erotisch. Bisschen erotisch. Ja, verrückt, ne? Ja. So, soll ich noch ein bisschen was erzählen? Was erzähle ich denn mal? Genau jetzt fällt dir ich wollte jetzt irgend so ein richtig schwieriges Wort sagen, aber mir fällt nichts ein. Stracciatella-Kuchen. Habe ich hier gerade vor mir stehen, ist geil. Oh, ja, ich habe so auch langsam Hunger. Ja, wir sind auch schon wieder ganz schön lange dabei, ne? Wir müssen jetzt auch mal aufhören. Ja. Guck mal, ich quatsch schon wieder so viel Mist einfach. Aber wir haben jetzt auch ein gutes Ende mit dem Cliffhanger auf Restfett. Genau, Restfett. Ich finde, es soll auch einfach Hashtag der Folge sein. Hashtag Restfett. Hashtag Restfett. Passt auch ja, zu Helge kommt. Schneider. Ich glaube, Restfett in den Helge Schneider-Film anzugucken, ist so das Beste. Ich möchte gerne einen Helge Schneider-Film, der Restfett heißt. Oh, das wäre natürlich noch viel schöner. Oder? Ja. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Ja, dann lösen wir nächste Folge auf, was Restfett überhaupt heißt. Für alle, die das nicht wissen, und das sind bestimmt viele. Mich hat's ja gefreut, dass wir wieder mal eine Folge aufgenommen haben und auch noch so einen schönen Film geguckt haben. Total. Und sonst bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören und ja, dir noch einen schönen Tag und die letzten Worte gebühren dir. Ja, ich bedanke mich auch wie immer fürs Zuhören. Ich gefällt euch das besser, wenn ich mit ein bisschen tieferer Stimme spreche? Ich frage nur. Frage für einen Freund. Frage für einen Freund. Naja, wie gesagt, ich verbleibe auch mit lieben Grüßen in die Welt und hoffe einfach, dass es aufhört zu regnen, weil ich gucke hier schon wieder aus meinem Fenster ganz wehmütig, es regnet immer noch. Ich mache mir jetzt irgendwas Schönes zu essen und trinke noch einen Kaffee und hoffe das Beste und hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.